Hoffentlich sieht niemand unseren Wagen unten an der Hauptstraße. Da fährt sowieso keiner mehr um diese Uhrzeit. Wie lang ist diese Auffahrt denn noch? In was für einem Haus wohnt Alice denn? Da, seht mal. Wow, nicht schlecht. Wie modern das aussieht. Dieses weiße Flachdach, die weiße Fassade, völlig schnörkellos. Ja, ganz anders als die verzierten Häuser in Sandfield. Mhm. Kein Wunder, dass die alle keine Lust auf Alice Resort haben. Seht mal, da ist Licht in einigen Fenstern. Es muss also jemand zu Hause sein. Mhm. Und zwei Autos in der Einfahrt. Ja. Ein champagnerfarbener Bentley. Na, der gehört sicher Alice. Und ein grüner Alfa Romeo. Das muss der Wagen unserer Zielperson sein. Ja. Der Mann mit dem Pferdeschwanz. Ja, und was machen wir jetzt? Passt auf, wir schleichen uns näher heran. Vielleicht können wir die beiden irgendwo entdecken. Das ist aber zu hell hier vor dem Haupteingang. Schlagen wir uns besser irgendwie zur Rückseite durch. Aber leise. Da! Das muss das Wohnzimmer sein. Der Mann am Kamin. Das muss Alice sein. Ja, klein, dick und mit Glatze. So habe ich ihn mir vorgestellt. Was ist denn das daneben ihm? Oh Gott, ein Hund. Psst, zweiter. Der ist ja so groß wie ein Pferd. Das ist eine Dogge. Keine Panik, die ist ja drin und wir sind hier draußen. Alice redet mit jemandem. Das muss unser geheimnisvoller Unbekannter sein. Alice geht nach nebenan. Oh Mist, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Das ist die Gelegenheit. Wir schleichen mal näher ran. Sag mal, bist du völlig verrückt? Kommt mit! Okay. Ich habe leise. Nicht genug Zeit gegeben. Aber Sie kommen partout zu keinem Ergebnis. Das Fenster. Es steht einen Spalt auf. Psst, nicht so laut. Sie suchen jetzt schon seit Donnerstag und haben noch nichts gefunden. Vielleicht sollten wir es dabei belassen. Dabei belassen? Die Suche aufgeben, meine ich. Sie stellen sich das so einfach vor, was, Mr. Ellis? Ich soll jetzt einfach einen Plan B aus der Tasche ziehen, oder wie? Es gibt keinen Plan B. Glauben Sie mir, ich bin Experte in diesem Ding. Das war mal mein Beruf. Ich meine ja nur. Meine Nichte hat mir neulich erzählt, dass nahe der Küste ein Hai gesichtet worden sein soll. Das Tauchen ist vielleicht nicht ganz ungefährlich, Ricardo. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Ellis. Meine Männer wissen schon, was sie tun. Und Sie werden sie bezahlen. Wir haben eine Abmachung, schon vergessen? Nein. Dann sollten Sie sie einhalten. Sie stecken sowieso schon zu tief drin, um jetzt auszusteigen. McCreary, Steve Young, wenn Sie nicht wollen, dass Sie auffliegen, tun Sie besser, was wir verabredet haben. Auffliegen? Wollen Sie mich auffliegen lassen? Das ist Erpressung. Aber nein, Alice, aber nein. Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Sie haben schon so viel Geld in diese Sache gesteckt. Allein McCreary wird ja einen großen Batzen kassieren. Doch wäre es doch höchst bedauerlich, wenn sich diese Investition nun nicht auszahlen würde. Habe ich nicht recht? Hören Sie, Alice, ich kann nichts dafür, dass dieses verdammte Boot gesunken ist. Ja, ja, schon gut. Also, wie lange werden Sie und Ihre Männer brauchen, um das Wrack zu finden? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Afrika ist ja nicht gerade klein. Vielleicht finden wir es morgen. Vielleicht finden wir es in einer Woche, wer weiß. Also schön. Ich gebe Ihnen die Hälfte des Geldes jetzt. Die andere Hälfte, wenn Sie das Wrack gefunden haben. Sie haben eine Woche. Wenn Sie bis dahin keinen Erfolg hatten, brechen wir die Suche ab und die Sache ist gestorben. Oh, und was war das? Was denn? Da draußen! Sehen Sie, der Hund! Er spielt auch verrückt! Das wird nur ein Kaninchen gewesen sein. Bronco flippt immer aus, wenn er die hört oder wittert. Bronco, komm her. Mach Platz. Bronco, Platz. Machen Sie einfach das Fenster zu. Uns gibt der Hund keine Ruhe. Los, schnell. Jetzt zurück zu den Büschen. Ja. Oh Mann, das war knapp. Ist doch gut gegangen. Also, es geht tatsächlich um eine Schatzsuche. Ja, aber in Afrika... Hat er wirklich Afrika gesagt? Ja, das hat er. Wir haben uns nicht verhört. Außerdem ging es doch um Geld und einen Auftrag, den Alice Ricardo erteilt hat. Hm. Und den er am liebsten wieder zurückziehen würde. Ja. Aber Ricardo besteht darauf, ihn auszuführen. Sonst würde er ihn auffliegen lassen. Klingt ziemlich kriminell. Ja. Und es war zwar von einem Wrack die Rede, nicht aber von einem Schatz. Ein in Afrika. Das hört sich für mich nicht so an, als ginge es um den Schatz von Geoffrey Young. Wir brauchen mehr Informationen. Und deshalb sollten wir jetzt zurück zur Straße gehen. Wenn dieser Ricardo das Haus verlässt, möchte ich in der Lage sein, die Verfolgung aufzunehmen. Verdammt, da ist er schon. Och, keine Chance. Den holen wir niemals ein. Mist.